Der verehrte Marschall Kim Jong-un bezeigte am 28. April sein tief empfundenes Beileid zum Ableben von Choi Jun-kyung, Träger des Kim Il-sung-Preises, Held der Arbeit und beratendem Schriftsteller des verdienten staatlichen Chor-Ensembles und schickte einen Kranz an den Katafalk des Verstorbenen.